Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Ich habe gehört, Deutsche mögen nicht, wenn Russen machen Urlaub im gleichen Land wie Deutsche. Hat mich gemacht traurig, warum wir nicht können zusammenleben in Frieden. Und wenn wir nicht können zusammenleben, warum wir nicht machen Abkommen? Wir machen Urlaub, wo uns gefällt, und die Deutschen machen Urlaub, wo uns nicht gefällt. Zum Beispiel Tadschikistan. Was meinst du? Ist Idee. Barcelona, Fun City. Niemandsland. Herbst in der Stadt. Endlich sind ein paar Regentropfen gefallen. Die Temperaturen spürbar gesunken. Ich reiße das Kalenderblatt von Harenbergs Geschichtschronik ab, ehe ich aus dem Hause gehe. 23. September, Zitat des Tages. Ein Reisender betritt die Welt, in die er reist. Aber ein Tourist bringt seine eigene Welt mit und sieht nie die, in der er sich befindet. Thomas Cook. Heute sieht man etwas weniger Touristen hier im Zentrum, aber noch genug um diese Zeit des Jahres, um zu wissen, dass alles immer so weitergehen wird. Noch mehr und noch mehr und noch mehr von allem. Mehr Touristen, mehr Flugzeuge, mehr Hotels, mehr Airbnb, Apartments, noch mehr Billigjobs, noch mehr Plastik. Ein Zitat von gestern von Werner Bothe, der sagte einmal: Nach der Steinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit haben wir jetzt die Plastikzeit. Ich bleibe stehen. Zwei Polizisten sprinten einem Individuum hinterher, das offensichtlich mit einem fremden Handy davonläuft. Quer über die Via Laietana. Barcelona, Fun City Blues. Der Platz vor der Kathedrale zeigt die übliche europäische Großstadtfolklore aus Touristen, fliegenden Händlern, Straßenmusikanten. Dazwischen ab und zu ein Einheimischer auf dem Weg zum Büro oder in die Küche der Restaurants oder zur Arbeit oder sonst wohin. Dazwischen flitzen die Fahrradboten und die Elektroroller. 9 von 10 Fahrern sind männlich und davon sind die meisten mit Migrationshintergrund. Dazwischen manchmal ein Hipster. Man sieht auffällig viele junge Männer mit muskulösen Oberarmen und spindeldürren Beinen. Sie meinen wohl, den Oberkörper im Muskelstudio aufzupumpen, reiche, um einen wie auch immer gearteten Erfolg zu haben. Manchmal würde ich ihn gerne hinterher rufen: Vergesst die Beinmuskeln nicht! Viele tragen mit Rasierklingen ausrasierte Musterfrisuren, da sind Striche und Blitze reingemalt, aus den jetzt Barbershops genannten Friseurläden, die hießen hier früher Peluquerias. Viele haben zudem noch auffällige Tätowierungen, wie früher, als ich Teenager war, nur die wirklich harten und wilden Jungs und Männer hatten. Heute hat sie jeder Bankangestellte und Fußballspieler Millionär. Die berühmten Tintenarme. Die Rambla wird diese Woche umgebaut. Eine sogenannte Remodelation wird vorgenommen. Kioske werden versetzt. Ich schaue mir auf dem Weg ins Contrabanda-Studio die Schlagzeilen der Tagespresse an. La Vanguardia. Heroinspritzen auf dem Hof der Schule Angel Baixeras im Bezirk Ciudad Bella gefunden. Generalitat und Rathaus empört. Sie setzen sofort mehr Sicherheitspersonal ein. Atomkriegsdrohungen aus Moskau. Ich denke im Gehen, dass Washingtons nächster Schritt jetzt sein wird, das Zelensky-Regime mit Atomwaffen auszustatten, um das Putin-Regime in die Enge zu treiben. China lauert. China braucht Russland als Pufferzone zu den NATO-Staaten. Barcelona fand City Blues große Empörung über ein dreijähriges Mädchen, das 7 Stunden lang in einem Schulbus eingesperrt war. Man hatte das Kind schlichtweg vergessen. Lustig dann aber die Satirezeitung El Jueves. Da sieht man den neuen englischen König mit einem riesigen rosa Hut, seiner toten Mutter auf dem Kopf. Nur die großen, übergroßen Ohren stören. Sie müssen nach unten geknickt werden. Willkommen im Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Es ist Herbst, es ist die Woche der La Merced-Feste. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Einzige noch da, weil es so unterhaltsam war, mich über mich reden zu hören, wie sehr die Zustände mich stören. In aller Welt, in meinem Job, wo ohne mich ja gar nichts klappt, und dass die anderen in dem Laden von absolut nichts eine Ahnung haben. Ich weiß genau, du bist geblieben, um über meinen Traumwagen zu reden. Hubraum, PS, Benzinverbrauch und gleich gucken wir Fußball. Du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Einzige noch hier, geh in die Küche, hol dir ein Bier. Lass uns zusammen Zigarre rauchen, uns in Politgespräche tauchen. Die anderen Gäste sind schon raus, sie liegen längst im Bett zu Haus. Doch du und ich, ein Mann, eine Frau, wir wissen beide ganz genau. Bleib's noch gern, um meine Free Jazz Platten zu hören. Ich back uns fertig Pizzas auf, um 4 gibt's noch Boxen. Du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Die spanische Literaturwelt trauert und nicht nur die Literaturwelt. Einer ihrer größten Schriftsteller, Javier Marías, ist am 11. September in Madrid gestorben. Javier Marías war unter anderem Mitglied der RAE, der Real Academia Española, der Königlich Spanischen Akademie der Sprache, und hatte den Buchstaben R als Pfleger der Sprache inne. Javier Marías, Autor des Welterfolgs Mein Herz so weiß, ist tot. Er wurde 70 Jahre alt. Javier Marías war einer der bekanntesten und erfolgreichsten spanischen Schriftsteller der Gegenwart. In einer Mitteilung seines Verlages heißt es, Javier Marías habe bereits seit einigen Wochen unter einer Lungenentzündung gelitten, die sich in den vergangenen Stunden verschlimmert habe. Nach Informationen der Zeitung El Mundo war die Lungenentzündung die Folge einer Corona-Infektion. Der Schriftsteller starb in Madrid nur wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag. Javier Marías gilt als einer der großen Autoren der spanischen Gegenwartsliteratur. Seine Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und in fast 60 Ländern veröffentlicht. Auch in Deutschland hatte er Millionen Leser. Zu seinen größten Erfolgen zählen neben Mein Herz so weiß 1993 auch Morgen in der Schlacht, Denk an mich von 1994 oder Alle Seelen von 1989. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Marías seinen letzten Roman, Thomas Nevinson. Zu seinen literarischen Markenzeichen gehören eine präzise Sprache, die Mischung aus Wirklichkeit und Fiktion sowie weit ausgreifende Sätze. Er setzte sich vor allem mit Themen wie Verrat, Liebe und Begierde auseinander. Der Autor gehörte zu den ewigen Nobelpreiskandidaten. Sein Werk umfasst nicht nur Romane, Essays, Kolumnen und Erzählungen, sondern auch viele Übersetzungen aus dem Englischen. Transmission, Television, Reportage sur moto, Kamera, Video et Foto, les équipes présentées, le départ est donné. Sengen, brennen, schießen, stechen, Schädel spalten, Rippen brechen, spionieren, requirieren, patrouillieren, exerzieren, fluchen, bluten, hungern, frieren. So lebt der edle Kriegerstand, die Flinte in der linken Hand, das Messer in der rechten Hand, mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Aus dem Bett von Lehm und Jauche zur Attacke auf dem Bauche. Trommelfeuer, Handgranaten, Wunden, Leichen, Heldentaten, Bravo! Tapfere Soldaten. So lebt der edle Kriegerstand, das Eisenkreuz am Preußenband, die Tapferkeit am Bayernband, mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Stillgestanden, hoch die Beine, Augen geradeaus, ihr Schweine, visitiert und schlecht befunden, keinen Urlaub, angebunden, Strafdienst, extra 7 Stunden. So lebt der edle Kriegerstand, jawohl, Herr Oberleutnant, und zu Befehl, Herr Leutnant, mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Vorwärts mit Tabak und Kümmel, Bajonette, Schlachtgetümmel, vorwärts sterben oder siegen, Deutscher kennt kein Unterliegen, Knochen splittern, Fetzen fliegen. So lebt der edle Kriegerstand, der Schweiß tropft in den Grabenrand, das Blut tropft in den Straßenrand, mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Angeschossen, hochgeschmissen, Bauch und Därme aufgerissen, rote Häuser, blauer Äther, Teufel, alle heiligen Väter, Mutter, Mutter, Sanitäter. So stirbt der edle Kriegerstand in Stiefel, Maul und Ohrensand und auf dem Grab 3 Schippen Sand, mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Mit Gott, mit Gott, mit Gott für König und Vaterland. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 241. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Die Gruppe Mujeres Libres, Freie Frauen, wurde kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs gegründet, um sich zwei Zielen zu widmen: der sozialen Revolution und der Verbesserung der Situation der Frauen. In den 3 Jahren ihres Bestehens waren mehr als 20.000 Mitglieder in über 150 Ortsgruppen organisiert. Sie gaben eine Zeitschrift heraus, leiteten Bildungs- und Ausbildungskurse für Frauen, organisierten Hilfsarbeiten für die Frontkämpfer und eigene Kolonnen von Frontkämpferinnen. Obwohl der Spanische Bürgerkrieg viele Historiker beschäftigte, tauchte die Rolle der Frau allenfalls am Rande auf. Vera Bianchi forschte vor Ort im Bürgerkriegsarchiv in Salamanca und bezog spanische und US-amerikanische Forschungen in ihre Untersuchung mit ein. Theorie und Praxis. Eine elementare Bildung sahen die Mujeres Libres einerseits als notwendig für Frauen an, um in besser bezahlte Arbeitsverhältnisse treten zu können. Andererseits war die Kultur nach ihrem Verständnis ein Instrument der sozialen Revolution. Zur Realisierung dieser Fundamentalziele entwickelten die Mujeres Libres ein breit gefächertes Spektrum von Bildungs- und Ausbildungsangeboten, von sozialen Hilfen und kooperativen Verbindungen. Die Breite und Neuartigkeit des Angebots beeindruckt vor allem vor dem Hintergrund, dass es in weniger als 3 Jahren aufgebaut wurde. Dies scheint mir ein zusätzlicher Beleg dafür zu sein, dass es der Gruppe mit ihren emanzipatorischen Zielen und Praxisansätzen gelang, zu einem lebendigen und relevanten Teil der sozialen Bewegung zu werden. Der erste Praxisschwerpunkt der Mujeres Libres lag auf den Bildungsangeboten für Frauen. Das Ziel war, die hohe Analphabetenrate unter den spanischen Frauen zu verringern, ebenso wie den Frauen ein Grundwissen in Mathematik, Geographie, Fremdsprachen und Politik beizubringen. Es ging ihnen also nicht darum, Mittelschichtfrauen, die bereits eine gewisse Vorbildung in ihrer Erziehung genossen haben, mit Wissen als Selbstzweck auszustatten, sondern sie wollten den ungebildeten Frauen der Unterschicht Bildung als Werkzeug zur Verbesserung ihrer Situation mitgeben. Aus einem Zitat der Zeitschrift Mujeres Libres Nummer 7, 8. Monat der Revolution, Seite 11. Es gibt viele Frauen, die durch die Not zur Dienerschaft gezwungen, nicht einmal die elementärsten Erkenntnisse erlangen konnten. Diese Kameradinnen sind uns am liebsten. Die fähigsten unter uns werden ihr größtes Interesse aufwenden, um sie zu unterrichten. In Madrid und Valencia gab es dafür die Institute Mujeres Libres, in Barcelona das Casal de la Dona Trabajadora, während in den anderen Städten und Dörfern auch oft die Gewerkschaftshäuser der CNT oder die Ateneos dafür genutzt werden konnten. In Mujeres Libres Nummer 11 annonciert die Gruppe in Barcelona die folgenden Bildungs- und Ausbildungsangebote im Casal de la Dona Trabajadora: Elementarunterricht, Analphabetinnen und 3 Stufen. Lesen, Schreiben, Grundkenntnisse der Arithmetik, Geographie, Grammatik, natürliche Phänomene. Ergänzungsunterricht zur Grundbildung. Weltgeschichte, Französisch, Englisch, Russisch, Maschinenschreiben, Stenografie. Ergänzender Berufsunterricht, Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen mit dazugehöriger Praktika in Krankenhäusern. Ingenieure, Mechanik, Elektrizität, Handel, Zuschneidung und Anfertigung von Kleidung, Grundkenntnisse der Landwirtschaft und Geflügelzucht. Entsprechende Praktika. Gesellschaftliche Bildung. Kurse der gewerkschaftlichen Organisation. Soziologie. Grundkenntnisse der Wirtschaft. wöchentliche Vorträge zur Erweiterung der Allgemeinbildung. Zitat aus Mujeres Libres Nummer 11, 1938, Seite 35. In der Zeitschrift CNT erschien im Dezember 1937 eine Bekanntmachung, dass Mujeres Libres ein neues Zentrum in Madrid eröffnete, in dem folgende Bildungskurse angeboten wurden: Arithmetik, Dramatik, Literaturgeschichte, Geometrie, Geographie, Geschichte, Buchführung, Naturwissenschaften, Anatomie, Physiologie, Sprachen und Zeichnen. Außerdem konnten dort folgende Berufe erlernt werden: Landwirtin, Kindergärtnerin, Krankenschwester. Es gab eine Ausbildung zur Sekretärin, ebenso wie Kurse in Schreibmaschine, Stenografie und Redaktion. Zur praktischen Ausbildung unterhielten die Mujeres Libres eigene Werkstätten, in denen die Frauen ihren Beruf erlernten und dann dort auch weiterarbeiten konnten. Andere Frauen wurden nach ihrer Ausbildung an Betriebe weitervermittelt. In Madrid hatten die Mujeres Libres Schulen für folgende Tätigkeiten: Transport, Mechanik, Gastronomie, Zuschneidung und Anfertigung von Kleidern und Propaganda. Auch um die Rahmenbedingungen der Berufstätigkeit von Frauen kümmerten sich die Mujeres Libres. Die Frauenerwerbstätigkeit wurde im Normalfall nicht nur durch die fehlende Qualifikation der Frauen, die schlechtere Bezahlung und den Unwillen der Betriebe, Frauen einzustellen, behindert, sondern ohne eine Möglichkeit der Kinderbetreuung konnten Arbeiterfrauen nicht außer Haus arbeiten und auch die Verpflegung aller Familienmitglieder musste gesichert sein. Deshalb eröffneten einige Gruppen der Mujeres Libres Kindertagesstätten und sogenannte Volksspeiseräume, beziehungsweise forderten andere Organisationen auf, diese bereitzustellen. Zitiert nach Mujeres Libres Nummer 12, Mai 1938, Seite 27. In der immer prekärer werdenden Kriegssituation organisierten die Mujeres Libres Ferienkolonien für die Kinder, damit sich die Mütter voll der Arbeit widmen konnten. In diesen Ferienkolonien auf dem Land und am Meer wurden die Kinder von Flüchtlingsfrauen, Bäuerinnen und arbeitslosen Fabrikarbeiterinnen betreut, die vorher in den Kursen der Mujeres Libres dazu ausgebildet wurden. Mujeres Libres und die Kindererziehung. Da die Mujeres Libres die Bedeutung der Sozialisierung als hoch einschätzten, legten sie großen Wert auf eine fortschrittliche Kindererziehung. Diese setzte schon vor der Geburt des Kindes an. Es gab nämlich Kurse zur bewussten Mutterschaft, in denen den werdenden Müttern ihre Bedeutung für die spätere Entwicklung ihrer Kinder gezeigt wurde. Dort wurde den Frauen vermittelt, dass Kindererziehung nicht nur bedeutete, sie mit Essen und Kleidung zu versorgen, sondern auch, die Kinder als eigenständige Menschen zu begreifen und in ihnen den Grundstein für ein selbstständiges und eigenverantwortliches Denken zu legen. Die Kinder sollten gefördert, keineswegs aber manipuliert werden, auch nicht für die gerechte Sache benutzt werden. Mit dieser Sicht der Bedeutung der kindlichen Erziehung und Sozialisation nahmen die Mujeres Libres, meines Erachtens, wenn auch kaum in Zitaten belegbar, inhaltlich Bezug auf die damalige moderne Psychologie, das heißt vor allem auch die Psychoanalyse, in der die Bedeutung der frühen Kindheitserfahrungen für die Entwicklung einer autonomiefähigen Persönlichkeit aufgezeigt wird. Aber nicht nur die Erziehung im Haus, sondern auch das Lernen in der Schule sollte den neuen Erfordernissen angepasst werden. In der Zeitschrift Mujeres Libres geht es immer wieder um eine fortschrittliche Schulerziehung und eine freie Pädagogik. In der Schule sollen die Kinder nicht einen vorgefertigten Wissens- und Wertekanon auswendig lernen und zu Gehorsam erzogen werden, sondern es geht darum, das Interesse und die Leidenschaft der Kinder zu wecken. Das Lernen soll keine Qual sein. Dabei soll auch auf Notengebung verzichtet werden. Die Lehrenden sollen nicht dozieren, sondern den Kindern praktische Beispiele und Inhalte in der Natur zeigen. Als ein Vorbild wird die Schulreform in Mexiko vorgestellt, die unter anderem zu der Einführung einer Freiluftschule geführt hat. Die Mujeres Libres legten so viel Wert auf eine veränderte Pädagogik, da diese die Grundlage der Gesellschaft sei. Deshalb sei es auch für die Arbeiterorganisationen wichtig, neue Lehrer und Lehrerinnen zu schulen und nicht auf die bürgerlich-kapitalistischen zurückzugreifen. Ein neues, total neues Leben muss vorbereitet werden. So heißt es in der Zeitschrift Mujeres Libres Nummer 13 auf Seite 16. Dafür muss nicht nur auf Indoktrination, dunkle, bedrückende Gebäude und strenge Lehrende verzichtet werden, sondern die Idee der Schule muss verändert werden. Sie soll nicht mehr vom Leben abgetrennt sein, denn bis dahin lernten die Kinder neben der Ideologie der gerade herrschenden Gesellschaftsform fast nur unbrauchbare theoretische Dinge. Stattdessen sollen Wissen und Erziehung mitten im Lebensprozess der Kinder vermittelt werden. Damit greifen die Mujeres Libres Ansätze der ganzheitlichen Reformpädagogik der 20er Jahre auf. Ein weiteres Projekt der Mujeres Libres sollte arme Arbeiterkinder, die zum Beispiel im Barrio Chino, dem Rotlichtviertel am Hafen von Barcelona wohnten und keine Kindheit hatten, aus ihrer Umgebung befreien, Kindergärten für sie gründen und dort neue Frauen und Männer schaffen. Zitiert nach Mujeres Libres Nummer 11, 1938, Seite 48. Auch die Freizeitgestaltung der Kinder soll von dem bürgerlichen Anstandsideal befreit werden, das gemeinsames Spielen von Mädchen und Jungen verbot. So treten die Mujeres Libres nicht nur für die Koedukation in der Schule, sondern auch für die Aufhebung der Geschlechtertrennung in der Freizeit ein. Schon von klein auf sollen die Kinder ein freies Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 241. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Feministinnen in der Revolution«, die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg von Vera Bianchi. Erschienen im April 2003 im Unrast Verlag Münster. No pasarán. Pasaremos. Jaha, lieber Slan. 91 FM, Barcelona. Kontrabanda FM. Jaha. Thank you. Wer profitiert eigentlich am meisten vom Ukraine-Krieg? Mittlerweile wissen wir, es ist kein Krieg mehr zwischen der Ukraine und Russland. Es ist längst ein Krieg der NATO gegen Russland geworden. Hören wir einmal aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, heute aus Le Monde Diplomatique. Was will Washington? Washingtons Ziele. Ein Editor von Serge Alimi. Wenige Tage vor dem russischen Einmarsch forderte Präsident Joe Biden die Staatsangehörigen der USA in der Ukraine auf, innerhalb von 48 Stunden das Land zu verlassen. Inzwischen sind die USA wieder zurück in der Ukraine, aber anders. Ohne das Leben eines einzigen Soldaten aufs Spiel zu setzen, beschert ihnen die von Putin ausgelöste Katastrophe lauter strategische Durchbrüche. Russland wird dauerhaft geschwächt, China zeigt sich von den Rückschlägen seines Nachbarn peinlich berührt, die NATO wird durch den baldigen Beitritt Schwedens und Finnlands gestärkt, die US-amerikanischen Getreide-, Waffen- und Gasexporteure freuen sich über Bestellungen und die westlichen Medien übernehmen unisono die Propaganda des Pentagon. Warum sollten die US-Strategen das Ende eines Krieges herbeiwünschen, der ihnen dermaßen in die Karten spielt? Sie wollen auch gar nicht, dass der Krieg endet. In den vergangenen Wochen entstand der Eindruck, es gebe nur ein Szenario nach dem Geschmack der USA. Wenn die westlichen Armeen im Triumph durch Moskau marschieren wie im alten Rom, Joe Biden auf der Tribüne zuschaut und Wladimir Putin im Eisenkäfig vorgeführt wird. Wenn es um das erklärte Ziel geht, Russland zu schwächen oder eigentlich bluten zu lassen, sind die USA in der Wahl der Mittel nicht mehr zimperlich. Sie liefern der Ukraine immer leistungsfähigere und offensivere Waffen und helfen ihr vermutlich, russische Generäle zu orten und zu liquidieren oder das Flaggschiff der russischen Kriegsmarine zu versenken. Der US-Kongress bewilligte zudem in den vergangenen 3 Monaten insgesamt 54 Milliarden an Hilfen für die Ukraine. Das sind mehr als 80% des russischen Militärbudgets. Anfangs hatte Biden die Befürchtung, die militärische Unterstützung seines Landes für die Ukraine könnte einen dritten Weltkrieg heraufbeschwören. Offenbar ist er zu dem Schluss gekommen, dass Moskaus nukleare Erpressungsversuche nur ein Bluff waren, dass man Russlands militärische Stärke überschätzt hat und dass man es gefahrlos in die Enge treiben kann. Darin ist er sich mit den neokonservativen Republikanern einig, denen mit den Worten Mitt Romneys jedes Zugeständnis an Putins Expansionismus vorkommt, als würden wir einen Kannibalen dafür bezahlen, dass er uns als Letzte verspeist. Diese Art Übertreibungen gehen so weit, dass Biden sich vor Beschäftigten von Lockheed Martin, die in Alabama die Panzerabwehrrakete Javelin produzieren, deren erschreckende Effizienz viele russische Panzerbesatzungen kennengelernt haben, darüber freute, dass Ukrainer ihre Neugeborenen Javelin oder Javelina nennen. Am 21. Mai erklärte Präsident Zelensky, ein Kriegsende werde es nur am Verhandlungstisch geben. Doch die russische Armee setzt ihren zerstörerischen Eroberungsfeldzug in den Städten des Donbass fort und die US-Führung profitiert von der Verschärfung des Konflikts. Europa wirkt gespalten zwischen einem ziemlich isolierten französischen Präsidenten, der zu Recht mahnt, Frieden gelingt nicht dadurch, dass Russland gedemütigt wird, und einer estnischen Ministerpräsidentin, die demgegenüber schroff erklärte, man darf Wladimir Putin keinen Notausgang anbieten, die Lösung muss eine militärische sein, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Die Diplomatie lässt die Flügel hängen und vorerst geben die Bauchredner aus Washington auf dem alten Kontinent den Ton an. Der alte Weinsäufer, die Mutter eine Sau, jeden Morgen schlugen sie ihm Beine grün und blau. Als er älter wurde, war er jahrelang allein, er wurde immer härter, ihm wuchs seine Verstein. Keine Zeit für Traurigkeit, scheiß auf die Vergangenheit, Härte lernt man mit der Zeit, keine Zeit für Traurigkeit. Frauen, die er liebte, machten sich nicht viel daraus, Geilheit und Schwermut hielt keine lange aus. Oft ist er ohne Power, fühlt sich wie der letzte Dreck, macht ihn das doch sauer, wirft er sich noch lange nicht weg. Keine Zeit für Traurigkeit, Härte lernt man mit der Zeit. Keine Zeit für Traurigkeit. der Ferne, der schönen weiten Welt, war er so oft zu Hause, ohne Job und ohne Geld. Glück war nie zu fassen, es haute gar nichts hin. Nun grübelt er im Knast nach dem tieferen Sinn. Keine Zeit für Traurigkeit, scheiß auf die Vergangenheit. Härte lernt man mit der Zeit. Keine Zeit für Traurigkeit, keine Zeit für Traurigkeit, scheiß auf die Vergangenheit. Härte lernt man mit der Zeit. Keine Zeit für Traurigkeit. The Palace of Westminster awaited the arrival of Her Majesty the Queen. Stell dich tot. My lord, remember the house of commons. Stell dich tot. Man hat das Gefühl, liebe Hörerinnen und Hörer von Kontrabanda FM, von Niemandsland, dass die altertümlichen ägyptischen Herrscher, die Pharaoninnen und Pharaonen, nicht mit mehr Pomp zu Grabe getragen wurden als die Queen Elizabeth von England, die reichste Frau der Welt. Nun wird sie seit 10 Tagen durch die Landschaft gekarrt und wir hoffen nun, dass sie endlich unter der Erde ist. Damit die Menschen in Großbritannien wieder aufatmen können und ihren täglichen Dingen nachgehen können. So viel Pomp und Gloria hat man selten gesehen. Nach dem Tod der Queen, also wie gesagt, Großbritannien setzt auf ein patriotisches Spektakel, das einem die Ohren sausen. Kritiker der Monarchie werden währenddessen mit Repression belegt. Mit der anlässlich des Todes von Elizabeth Windsor verkündeten 10-tägigen Staatstrauer erlebt Großbritannien, wie gesagt, derzeit ein patriotisches Großereignis, wie es seit Jahren nicht stattgefunden hat, seit Jahrzehnten. Für die Beerdigung der Monarchin am heutigen Montag sind 2000 Staatsgäste aus aller Welt angekündigt. Es wurden 5000 mittlerweile, darunter etliche Vertreter diverser Golfstaatendiktaturen, die derartigen Pomp routinemäßig aus ihrer Heimat kennen. Für die neue Regierung von Premierministerin Elizabeth Truss bietet sich hier die Chance für allerlei Geheimdiplomatie. So hat sich auch der US-Präsident Joseph Biden angekündigt. Mit ihm plant Truss ein informelles Treffen, über dessen Inhalte bereits im Vorfeld Stillschweigen vereinbart wurde. Ein Protokoll des Meetings wird es auch nicht geben. Es braucht allerdings keine hellseherischen Fähigkeiten, um zu vermuten, dass das weitere Vorgehen der NATO im Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung stehen wird. Für das britische Militär bietet die königliche Beerdigung einmal mehr die Chance, sich vor einer breiten Öffentlichkeit in Szene zu setzen. Schottische und nordirische Regimenter, die Elite-Söldnereinheit der Gurkhas sowie die Royal Air Force sind beteiligt. Das Timing ist aus der Sicht des Generalstabs perfekt. Erst vor einigen Tagen hat eine neue Anwerbekampagne in Schulen, Kinos und anderen Orten, an denen junge Männer zusammenkommen, begonnen. Mit dem Ende der Staatstrauer wird außerdem das Vorgeplänkel zum Remembrance Day eingeläutet, an dem das britische Militär am 11. November seiner Gefallenen in den beiden Weltkriegen gedenkt. Eine kleine Kostprobe der Dauerhofberichterstattung in den deutschen Medien. London ist tatsächlich aufgewacht und so voll, wie es eigentlich normalerweise ist, aber zur Mittagszeit. Man hat um die ganze Stadt einen 20 Kilometer Ring of Steel gebaut sozusagen. Also es sind Straßen abgesperrt, 10.000 Beamte sind hier vor Ort. Es ist jede Kreuzung mit sehr, sehr vielen Beamten, teilweise mit hunderten Beamten besetzt. Und wir können hier einmal schwenken und uns das einmal anschauen. Ihr seht auf der Kreuzung, wie voll diese Kreuzung schon ist. Eigentlich kann da kein weiterer Mensch mehr stehen. Viele Menschen, wir gucken gerade auf eine Kreuzung, da habe ich mit Menschen gesprochen, die da seit 2 Nächten campen. Zum Beispiel Freundinnen, die alle Ende 70 sind und sagen, das ist der letzte Dienst, den wir unserer Queen erweisen können. Und man hat hier tatsächlich jede einzelne Ampel kontrolliert und darauf untersucht, dass da keine Bomben oder Sonstiges versteckt sind. Und noch eine Sache, die eben passiert ist, und zwar hier hinter mir wurde eben die Lafette abgeladen. Das ist praktisch der alte Wagen, der ist über 120 Jahre alt, auf den am Ende der Sarg der Queen aus der Westminster Hall, wir schauen uns einmal den Weg an, rüber zur Westminster Abbey gefahren wird, und zwar von 98. Ja, ich würde sagen, das genügt. Genug der Hofberichterstattung aus London. Ja, jedenfalls, die Queen ist tot. Lange lebe der König. In diesen Tagen kommen Fans von Naomi Kleins Buch Schockdoktrin ganz auf ihre Kosten. Darin beschreibt die kanadische Autorin, wie kapitalistische Staaten plötzliche und katastrophale Ereignisse ausnutzen, um ihre autoritäre Agenda voranzutreiben. Der Tod der Queen wird in britischen Medien als ein ebensolcher Schock präsentiert, als ein plötzlich eingetretenes Generationenereignis, nachdem nichts mehr so sein werde wie zuvor. Dabei hatte sich Großbritannien bereits seit Jahren auf das Ableben der Queen vorbereitet. Nichts von dem, was in den 10 Tagen der Staatstrauer geschieht, ist dem Zufall überlassen. Der königliche Palast und der staatliche Beamtenapparat haben die Choreografie, ein riesiges Spektakel aus Pomp und Gloria, penibel durchorganisiert, mit dem Ziel, die patriotische Identifikation der Bevölkerung mit dem Vereinigten Königreich zu stabilisieren. Trotzdem kommt es zu Stilblüten und Unwägbarkeiten, die den reaktionären Kern des royalen Trubels enthüllen. So bei der sozialdemokratischen Labour-Partei, deren Chef Keir Starmer hat in den vergangenen Monaten die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung innerhalb seiner Parlamentsfraktion immer weiter beschränkt. Mitgliedern des Schattenkabinetts verbat er, streikende Arbeiterinnen und Arbeiter zu besuchen und sich in sozialen Netzwerken mit diesen zu solidarisieren. Labour sei eine Regierung im Wartestand und keine Aktivistenorganisation, so Starmers regelmäßig in Medien verbreitete Auffassung. Mit dem Tod der Queen zieht der Labour-Chef ein weiteres Mal die Daumenschrauben an. Nun ist es allen Mitgliedern der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion überhaupt verboten, sich öffentlich online zu äußern. Es sei denn, sie geben Trauerbekundungen zu Ehren der verstorbenen Elizabeth Windsor zum Besten. Das ist ausdrücklich erwünschte vaterländische Pflicht. Ja, in Diktaturen könnte es nicht anders zugehen. Also dieser Starmer bittet Kritiker der Monarchie ausdrücklich, die Trauer großer Teile des Volkes zu respektieren. So wurde er von britischen Medien im Verlaufe der Woche zitiert. Republikanische Proteste gab es dennoch. Während der Reise des königlichen Sarges von Edinburgh nach London hielten immer wieder einzelne Menschen Plakate in die Höhe, auf denen beispielsweise »Nicht mein König« stand. Lange zu sehen waren die Schilder in der Regel nicht. Einsatzkräfte schritten meist innerhalb weniger Minuten ein und verhafteten die Staatsfeinde. Solche Maßnahmen wurden von der Polizei damit begründet, dass die Protestaktionen Anlass zu öffentlichem Unmut geben könnten. Laut verschiedenen Aussagen, die in sozialen Netzwerken berichteten, wurde sogar gegen Personen vorgegangen, Achtung, die Schilder hochhielten, auf denen überhaupt nichts geschrieben stand. Vergleiche mit den hysterischen Reaktionen russischer Einsatzkräfte gegenüber Antikriegsdemonstranten machten die Runde. Einen besonderen Schnitzer leistete sich am vergangenen Sonnabend der Fernsehsender Sky News. Wie alle anderen Nachrichtensender war auch sein Programm auf Dauertrauerberichterstattung und Beschallung umgestellt worden, ganz wie es der staatlich festgelegte Plan für den Fall des Ablebens der Königin vorsah. Der Sender zeigte eine große Menschenmenge in London, aufgenommen aus einem Hubschrauber, während die diensthabende Moderatorin salbungsvoll erzählte, es sind tausende Menschen. Sehr langsam bewegt sie sich der Einkaufsmeile entlang. Sie werden entlang dieses Weges neue Freunde treffen, über ihre Reise hierher sprechen, ihre Erinnerungen an die Königin, ihre guten Wünsche für den neuen König. Nichts davon stimmte. Vielmehr handelte es sich bei den Menschenmassen um eine wütende Protestdemonstration, zu der die Familie des wenige Tage zuvor von der Polizei erschossenen 24-jährigen Londoner Rapper Chris Cubba aufgerufen hatte. Der junge Schwarze war am 5. September mit einem Auto in Südlondon unterwegs gewesen. Ein elektronisches Überwachungssystem der Polizei identifizierte den Wagen als ein Fahrzeug, das an einem Zwischenfall mit Schusswaffengebrauch beteiligt gewesen sei. 2 Polizeiautos nahmen die Verfolgung auf und rammten schließlich das Auto, in dem Kaba unterwegs war, beziehungsweise abhaute. Anschließend schoss ein Polizist dem Rapper durch die Heckscheibe in den Kopf. Kaba, dessen Partnerin gerade ihr erstes gemeinsames Kind erwartet, verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Asyl, Asyl. Bis heute sieht man die Königsfamilie hier als Symbol für die enorme ungleiche Verteilung des Reichtums im Land. No, we do not need a monarchy. Yeah, everybody must work fairly. You know what I mean? We don't need a monarchy. Let the money go to housing, hospitals, you know, youth centers, education. We don't need a monarchy. Let's have a government. Other nations don't have a monarchy. So why should we have a monarchy? Rufe nach einer Abschaffung der Monarchie sind nicht nur in den Straßen Brixtons zu hören. Anfang 2022 besuchten Prinz William und seine Frau Catherine Jamaika. Trotz eines Versöhnungsversuchs hagelte es Protest. Der jamaikanische Premierminister Andrew Holness kündigte an, die Verbindung zur britischen Monarchie kappen zu wollen. Laut Umfragen möchte eine Mehrheit der jamaikanischen Bevölkerung dem Beispiel von Barbados folgen und offiziell eine republikanische Regierungsform annehmen. Bedeutet der Tod der Queen nun auch eine Chance für die ehemaligen Kolonien? Many of the people who are in positions of power are still entrenched in this colonial mentality, so they can act like they don't respect or revere the monarchy, but they do. So the Queen has gone, and it's literally the Queen is dead. Long live the King. I don't think psychologically anything's going to change that much. And if it doesn't change, you know, psychologically, conceptually, then how's it going to ever? How are they ever going to have the will to make the physical, concrete changes? Er traf ein Mädchen, das war blind, geteiltes Leid und gleichgesinnt, seinen Stern vom Himmel gehen und wünschte sich, sie könnte sehen. Sie hat die Augen aufgemacht, verließ sie noch zur selben Nacht. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva Contrabanda! ¡Viva la radio! ¡Viva Niemandland! Also ich finde das unfassbar, ne? Dass die Gasanbieter ständig die Preise erhöhen, obwohl sie von Jahr zu Jahr mehr Gewinn machen. Ne? Zumal die Arbeiter, die dafür diese russischen Ausbeuterkonzerne arbeiten, keinen Pfennig davon sehen. Ich mache das jetzt nicht mehr mit. Ein Kumpel von mir aus Libyen, den ich im Internetchat kennengelernt habe, der hat mir jetzt so ein Mini-Kraftwerk für den Privatgebrauch besorgt. Ne? Und das betreibe ich ausschließlich mit fair gehandeltem Uran. Ne? Ja, jetzt die abgebrannten Brennstäbe, muss man mal gucken, wo die hinkommen. Ne? Kompost wahrscheinlich, oder? Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 19. September bis zum 1. Oktober 2022. Krieg in der Ukraine. Ukraine-Krieg. Selenskyj gegen Verhandlungen mit Russland. 13 Tote in Donetsk. Die ukrainische Führung hat Verhandlungen über ein Ende des Krieges zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Eine Waffenruhe würde jetzt nur die bisherigen Gebietsgewinne Russlands zementieren, sagte Präsident Volodymyr Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache. Erst müsse die ganze Ukraine frei sein, bevor man mit Russland über Kriegsentschädigungen und die Auslieferung von Kriegsverbrechern verhandeln könne. Selenskyj kündigte stattdessen für die nahe Zukunft eine neue Offensive der ukrainischen Streitkräfte mit Hilfe der NATO an. Sie werden bereits vorbereitet. Ziel werde es dann sein, Mariupol und den ganzen Süden der Ukraine zurückzuerobern. Auf der Tagung des NATO-Militärausschusses im estnischen Tallinn hatte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Wochenende erklärt, die westlichen Waffenlieferungen an Kiew hätten tatsächlich einen Unterschied gemacht. Die New York Times hatte in ihrer Ausgabe vom Sonnabend von starken ukrainischen Truppenverlegungen aus dem Raum Isjum südlich in Richtung der Stadt Bachmut berichtet. Diese wird seit Wochen von russischen Truppen angegriffen. Gleichzeitig erläuterte der Reporter, die ukrainischen Truppen bewegten sich im Donbass wie im Feindesland. Sie trauten der Bevölkerung nicht und umgekehrt. Beim Beschuss einer Einkaufsstraße im Zentrum von Donetsk kamen am Montagmittag nach Angaben der Stadtverwaltung 13 Menschen ums Leben. Gleichzeitig wurde noch ein zweiter Markt mehrere Kilometer entfernt angegriffen. Hier wurde über Opfer nichts mitgeteilt. Die Ukraine beschuldigte Russland in der Nacht, das Gelände des AKW Südukraine im Bezirk Mykolajew angegriffen zu haben. Die Rakete sei 300 Meter von einem der Reaktorblöcke entfernt eingeschlagen, habe aber nur Sachschaden an einigen Fenstern angerichtet, erklärte Präsident Selenskyj. Russland wies unterdessen die ukrainischen Kriegsverbrechensvorwürfe gegen der bei Isjum entdeckten Massengräber zurück. Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, die Ukraine sei dabei, eine weitere Provokation nach dem Vorbild von Butscha vorzubereiten. Vergangene Woche waren in einem Wald bei Isjum die Gräber von 440 Menschen entdeckt worden, die offenbar bei den Kämpfen um die Stadt im April ums Leben gekommen waren. Der heutige 20. September ist der Weltkindertag. Denen geht's im Moment überall nicht sehr gut. Mehr als ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland lebt in Armut. Ruinierte Zukunft. Es ist ein ungelöstes Problem, das gerade zum Weltkindertag an diesem Dienstag einem sozialpolitischen Versagen gleichkommt. Mehr als ein Fünftel aller Kinder in der Bundesrepublik lebt in Armut. Gleichzeitig sind immer mehr von Armut bedroht, denn die Zahlen steigen. Aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linke Bundestagsfraktion, über die die Augsburger Allgemeine am Montag berichtete, geht hervor, dass die sogenannte Armutsgefährdungsquote bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren im vergangenen Jahr auf 20,8% gestiegen ist. Damit ist seit der Ausweitung des Mikrozensus 2015 ein neuer Höchststand erreicht. Die Armutsquote bei Kindern verlief seitdem fortlaufend bei über 20%. Kinder gelten hierzulande als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten aufwachsen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben oder in einem Haushalt mit Hartz-IV-Bezug leben. Auf diese Familien trifft jetzt eine Energiekrise mit explodierenden Preisen, sagt Holger Hoffmann, der ist Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, am Montag gegenüber der Jungen Welt. Familien in Hartz-IV-Bezug oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen seien schon während der Corona-Pandemie gezwungen gewesen, ihre letzten Ersparnisse für das Notwendigste auszugeben oder Schulden zu machen. Das wirkt bis heute nach. Das langfristige Ziel zur Bekämpfung der Kinderarmut in der Bundesrepublik müsse eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung sein, so Hoffmann gegenüber der Presse. Eine Kindergrundsicherung hatte sich auch die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben. Doch bislang ist nicht absehbar, wann sich die Regierung zur Verabschiedung einer solchen durchringen kann. Während Entlastungspakete der Ampel nun jenen besonders Vorteile verschaffen, die in dieser Gesellschaft ohnehin bevorteilt sind, werden Familien im Hartz-IV-Bezug ab dem kommenden Jahr mit einem mickrig erhöhten und umbenannten Bürgergeld abgespeist. Das Problem Kinderarmut wird dadurch nicht gelöst, das Versagen fortgesetzt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. In der Jungen Welt, in der Ausgabe vom 20.09.2022, gibt es ein Interview mit Frau Nina Buchholz. Da geht es um den nächsten Dürresommer, der wird nämlich bestimmt kommen. Sinkende Grundwasserspiegel. Aktivisten blockierten Kohlekraftwerk Jenschwalde. Nina Buchholz ist aktiv in der Gruppe Unfreiwillige Feuerwehr. Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Unfreiwillige Feuerwehr haben am Montagmorgen das Kohlekraftwerk Jenschwalde in der Lausitz blockiert. Wie haben Sie es geschafft, mit der Aktion zu überraschen? Nina Buchholz antwortet: Wir haben unsere Blockade zuvor nicht bekannt gegeben und sind früh aufgestanden. Morgens um 5.30 Uhr haben 40 Aktivistinnen und Aktivisten von der Unfreiwilligen Feuerwehr unter dem Motto Jenschwalde ausschalten mit drei koordinierten Aktionen das Kohlekraftwerk besetzt. So haben wir gegen den umweltzerstörerischen Weiterbetrieb des Tagebaus und die klimavernichtenden Folgen der Braunkohleverstromung protestiert. Eine Gruppe besetzte die Kohlebunker im Inneren des Kraftwerksgeländes, kettete sich dort an den Förderbändern fest. Vier Bänder waren von je einer Person direkt blockiert, vier weitere Aktive leisteten Support, Unterstützung heißt das. Zunächst konnte dort keine Kohle mehr gefördert werden. Später schaltete der Kraftwerkbetreiber LEAG trotzdem die Bänder wieder an und gefährdete so die Leben der engagierten Umweltschützerinnen und Schützer. Das zeigt, dass solchen Konzernen ihre Profite wichtiger sind als Menschenleben. Zwei weitere Gruppen hatten die Gleise zwischen dem Tagebau Jenschwalde und dem Kraftwerk an der Ost- und an der Westseite blockiert. Ziel war, dass selbst wenn die Förderbänder geräumt sind, trotzdem keine Kohle mehr gefördert werden kann. Schließlich hatten wir im Sommer mit ansehen müssen, wie das Kraftwerk trotz Dürre weiterlief. Der Umgebung wurde das Trinkwasser aus der Spree entzogen, was die Versorgung gefährdete. Nun musste das Kraftwerk mehrere Stunden lang um die Hälfte seiner Kapazität heruntergefahren werden, wie ein Konzernsprecher bestätigte. Trotz des beschlossenen Kohleausstiegs sollen zwei Blöcke wieder hochgefahren werden. Der eine wäre im Oktober 2022 endgültig abgeschaltet worden, der andere im Oktober 2023. Wie bewerten Sie die Begründung, dass das wegen der mit dem Ukraine-Krieg einhergehenden Energiekrise unerlässlich sei? Antwort Nina Buchholz. Es darf nicht sein, dass der Angriffskrieg zum Vorwand genommen wird, um weiterhin die fossilen Energien zu erhalten, statt sie durch Erneuerbare zu ersetzen. Unser Ansinnen ist aber nicht, dass etwa private Haushalte unter der Energieknappheit leiden sollen. Die Bundesregierung will mit ihrer Politik alles auf die Individuen abwälzen, die dann weniger duschen sollen. Wir dagegen setzen uns dafür ein, dass die kapitalistische Logik des Wirtschaftswachstums hinterfragt wird. Als Industrieland müssen wir jetzt diskutieren, was sinnvollerweise zum Erhalt von Mensch und Natur einzusparen ist. Kein Mensch braucht eine Autoindustrie, die derart viele Fahrzeuge produziert, die sowieso nur die Umwelt belasten. Diese Debatte möchten wir mit unseren Aktionen befeuern. Eine Sprecherin der LEAG erklärte, beide Kraftwerksblöcke würden hauptsächlich in den Wintermonaten zum Einsatz kommen. Der Wasserbedarf zur Kühlung des Kraftwerks sei dann geringer und die Spree habe durch Niederschläge einen ausreichend hohen Wasserstand. Was sagen Sie dazu? Das ist eine kurzfristige Argumentation. Wir brauchen den Winterniederschlag, um unsere Wasserreservoirs wieder aufzufüllen. Wegen der Klimakrise sinkt der Grundwasserspiegel enorm ab. Die Böden sind ausgetrocknet. Der nächste Dürresommer wird kommen. Wir brauchen auch im Winter Wasser. Warum haben Sie Ihre Gruppe Unfreiwillige Feuerwehr genannt? Unsere Welt brennt. Wir müssen von der Politik seit Jahrzehnten auch unter der Ägide der Grünen gelegte Brände bekämpfen. Wir versuchen mit einer direkten Aktion, diese Feuer zu löschen und die Klimakrise einzudämmen. Frage: Lässt sich das Ziel, 2030 aus der Kohle auszusteigen, angesichts der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende noch halten? Nina Buchholz: Dazu müssen Treibhausgasemissionen gesenkt und Klimaanpassungsmaßnahmen ergriffen werden. Auch die Deutsche Umwelthilfe konstatiert, dass wir die fortschreitende Veränderung des Klimas nur unter Verzicht auf fossile Energien begrenzen können. Weil die Klimapolitik der Regierenden in den vergangenen Jahren alles andere als zielführend ist, nehmen die Proteste vieler Organisationen zu, auch mit radikaleren Aktionsformen. From the Saarastoniemi Museum in Lapland, Finland, greetings to the listeners of Niemandsland Radio, Kontrabanda. Please come and visit us. Terveisiä Saarastoniemi Museosta Suomen Lapista kaikille kuuntelijoille Niemandsland Radion Kontrabanda-ohjelmalle. Tervetuloa käymään. Thema Open Border Migration in den USA. Es geht um die umstrittene Aktion von Floridas Gouverneur. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis ließ Dutzende Migranten auf eine noble Ferieninsel fliegen. Ihm wird vorgeworfen, die Menschen für seine Politik zu instrumentalisieren. Nun schaltet sich die Polizei ein. Um Druck auf die Demokraten aufzubauen, hat Floridas republikanischer Gouverneur Dutzende Migranten auf die Insel Martha's Vineyard geschickt. Die Aktion ist äußerst umstritten. Dem Politiker wird unter anderem vorgeworfen, einige Betroffene nicht über die Hintergründe der Reise informiert zu haben. Nun zieht die Angelegenheit polizeiliche Ermittlungen nach sich. Ein texanischer Sheriff kündigte am Montag eine Untersuchung des Falles an. Ich glaube, dass jemand von außerhalb unseres Staates kam und auf diese Menschen Jagd machte und sie mit Versprechungen eines besseren Lebens lockte, sagte der demokratische Polizeichef von Bexar County, Xavier Salazar. Der republikanische Gouverneur DeSantis hatte vergangene Woche unangekündigt mehrere Dutzend Migranten per Flugzeug auf die Insel Martha's Vineyard im Bundesstaat Massachusetts bringen lassen. Sie ist als nobler Ferienort bekannt. Die Migranten waren vom US-Bundesstaat Texas aus über Florida auf die Insel geflogen worden. DeSantis behauptete, dass sie ausgewählt worden seien, weil sie eigentlich von Texas aus nach Florida hätten kommen sollen. In US-Medien hieß es, dass etliche der Migranten nicht gewusst hätten, wohin sie eigentlich gebracht würden. Soweit wir wissen, wurden 48 Migranten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Hotel gelockt, so der texanische Sheriff. Dann seien sie per Flugzeug weggebracht worden. Wir alle wissen, dass während einer politischen Kampagne die Dinge aus dem Ruder laufen können, sagte Salazar. Aber wenn man mit dem Leben von Menschen spiele, die sich bereits in einer verzweifelten Situation befänden, sei das beunruhigend. Der Sheriff machte keine Angaben dazu, gegen welche Gesetze möglicherweise verstoßen worden sei. Wir glauben, dass hier einige kriminelle Aktivitäten im Spiele sind, sagte er. Die US-Regierung hatte DeSantis scharf kritisiert. Der Gouverneur hatte hingegen angekündigt, dass es weitere Aktionen geben solle. Auch andere republikanische Gouverneure hatten zuletzt in großer Zahl Migranten in demokratisch geprägte Regionen des Landes geschafft. Thema Russland und der Krieg. Mit Alla Pugatschowa beginnt ein großer Wechsel in Russland, das sagt Viktor Jerofejew. Die Sängerin hat sich kritisch zum Ukraine-Krieg geäußert. Der russische Dissident Jerofejew ist gut mit ihr befreundet und glaubt, sie hat Großes angestoßen. Wie gesagt, die Sängerin Alla Borisowna Pugatschowa ist nicht eine, sondern die Kultfigur in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die erfolgreichste sowjetische Sängerin aller Zeiten. Nachdem sie bereits 2014 nach der Annexion der Krim in einer Rede Frieden, Frieden, Frieden für die ganze Welt gefordert und sich ihr Mann schon am Anfang des Krieges in der Ukraine kritisch geäußert hatte, waren die beiden nach Israel ausgewandert. Nun hat sich Pugatschowa erneut geäußert. In einem brisanten Post auf Instagram, der enorme Resonanz erfährt, fordert die Sängerin das Justizministerium dazu auf, sie in die Liste der ausländischen Agenten aufzunehmen. Das tut sie mit Bedacht. Laut russischen Medien befindet sich Pugatschowa sogar wieder in ihrer Heimat in Russland, was den Post noch politischer und gefährlicher für sie persönlich machen würde. Unter anderem Udo Lindenberg hat sich inzwischen mit der Mezzosopransängerin in Widerstand organisiert. Von russischen Politikern und Prominenten hingegen erntete Pugatschowa Häme und Hasskommentare für ihren Post, indem sie neben der Forderung an das Justizministerium auch beklagte, dass russische Soldaten für illusorische Ziele stürmen. Sie erklärte sich mit diesem Statement aber auch solidarisch mit ihrem Mann, dem sehr berühmten russischen Comedian Maxim Galkin. Nach seiner fortwährenden Kritik am Angriffskrieg darf er in seiner Heimat nicht mehr im Fernsehen auftreten. Der Panikrocker Udo Lindenberg postete am Montagabend auf Facebook ein Foto von sich und Alla Pugatschowa. Dazu schrieb er ein Zitat aus dem Lied »Wozu sind Kriege da?« Wie gesagt, der Sänger Udo Lindenberg, der ist mittlerweile 76 Jahre alt, hat sich mit der bekannten russischen Popsängerin Alla Pugatschowa und ihrer Kritik an Russlands Angriffskrieg in der Ukraine solidarisiert. Er postete am Montagabend ein Foto mit sich und Pugatschowa auf seiner Facebook-Seite und schrieb dazu, dass seine langjährige Freundin und Kollegin heftige Kritik an Putins verbrecherischem Krieg gegen die Ukraine äußerte. Dazu stellte der Panikrocker ein Zitat aus dem Lied »Wozu sind Kriege da?«, das er nach eigener Aussage bereits zusammen mit Pugatschowa in Moskau und St. Petersburg auf Deutsch und Russisch gesungen habe. »Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich finde das so bekloppt. Warum muss das so sein?« Lindenberg, der seit Ende der 60er Jahre in Hamburg lebt, und Pugatschowa sind seit vielen Jahren verbunden. 1988 nahmen sie mitten im Kalten Krieg die erste gemeinsame Schallplatte, Lieder statt Briefe, eines Bundesdeutschen und eines sowjetischen Künstlers auf. Sie traten in den 80er Jahren zudem gemeinsam auf und hatten erfolgreiche Tourneen in der Sowjetunion, der Bundesrepublik und der Schweiz. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass Pugatschowa wieder in Russland sei. Dort derart vehemente Kritik am Krieg in der Ukraine zu üben, ist mutig, ja gefährlich. Kurz nach dem Statement äußerte sich ausgerechnet der Leiter der Menschenrechtskonvention des russischen Präsidenten, Valery Fadejew, in aggressiver Weise über die Sängerin. Diese Dichterlinge, Harlekine und Gaukler brauchen bloß eine Möglichkeit, zu singen und zu tanzen, zu feixen und vulgär klug zu scheißen. Jerofejew glaubt, dass der Kreml nun viel in Bewegung setzen wird, um Pugatschowa mundtot zu machen, sie als verrückt darzustellen, soweit wie möglich zu canceln und vergessen zu machen. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Inflation und was auf die Menschen in Deutschland, aber dann auch in ganz Europa zukommt. Es wird einen unfassbaren Preishammer geben. Erzeugerpreise steigen so stark wie seit 1949 nicht. Für Deutschland zeichnet sich im Herbst eine klar zweistellige Inflationsrate ab. Die Hersteller gewerblicher Produkte haben im August so hohe Preise für ihre Erzeugnisse verlangt wie nie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Schnitt um 45,8%, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 7,9% zu. Ebenfalls der höchste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Die Entwicklung ist für die Inflation von Bedeutung. Es wird erwartet, dass diese im Herbst zweistellig sein wird. Der Preisindex hatte bereits von Dezember bis Mai jeden Monat neue Rekordanstiege verzeichnet. Im Juni verlangsamte sich die Teuerung leicht, ab Juli legte sie aber wieder stark zu. Maßgeblich waren stets die steigenden Energiekosten. Der Preisschub hat die Experten überrascht. Sie hatten damit gerechnet, dass die Steigerung eher auf dem Juli-Niveau verbleiben würde. LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklas sagte Reuters: Ein unfassbarer Preishammer. Das alles verheißt nichts Gutes für die Inflation. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation. Ralf Solveen, Commerzbank-Ökonom, sagte Reuters, er erwarte, dass wegen der weiter steigenden Energiepreise in den kommenden Monaten auch bei der Verbraucherpreisinflation mit neuen Rekordwerten zu rechnen ist. Hauptpreistreiber sind die Kosten für Energie und Strom. Im August kostete Energie die Erzeuger im Schnitt 139% mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat betrug der Anstieg 20%. Noch extremer ist die Entwicklung der Strompreise. Hier stiegen die Preise im Jahresvergleich um 179%. Weiterverteiler bezahlten sogar gut 278% mehr als ein Jahr zuvor. Neben der Verwicklung der NATO in den Ukraine-Krieg ist ein anderer Brennpunkt der Weltgeschichte im Moment im Vordergrund. Es geht um Taiwan und China. Und die USA schüren ordentlich mit. Es gibt scharfe Töne gegen China und Deutschland wird nervös. Das schreibt die Berliner Zeitung am heutigen Dienstag. Der US-Präsident sagt, die USA wollen Taiwan militärisch verteidigen. Deutschland geht schon mal auf Distanz zu einem China-Investment im Hamburger Hafen. US-Präsident Joe Biden will im Falle eines Angriffs Chinas gegen Taiwan US-Truppen in den Kampf gegen China schicken. Biden machte dies in dieser Deutlichkeit noch nie geäußerten Pläne in einem Interview öffentlich, das er 60 Minutes gab, einem Format des US-Senders CBS. Auf die Frage des Interviewers, ob die US-Streitkräfte Taiwan verteidigen würden, antwortete Biden, ja, wenn es tatsächlich zu einem noch nie dagewesenen Angriff käme. Die Nachfrage des Interviewers, ob es also anders als in der Ukraine zu einem direkten Einsatz von US-Verbänden käme, sagte Biden ja. Zuvor hatte Biden zwar gesagt, die Ein-China-Politik der USA sei weiter gültig. Man werde Taiwan nicht drängen, die Unabhängigkeit anzustreben. Ob sich Taiwan allerdings vom Festland lösen wolle, sei allein eine Sache der taiwanischen Bevölkerung. Ein Sprecher des Außenministeriums meldete sich noch vor der Ausstrahlung des Interviews mit der Anmerkung, es habe sich seit den jüngsten Aussagen Bidens in Japan nichts an der Position der US-Regierung geändert. Biden hatte sich im Mai dieses Jahres während eines Besuchs in Japan ähnlich geäußert. Damals sagte er, die USA hätten die Verpflichtung, Taiwan im Angriffsfall beizustehen. Später betonte er, die US-Politik der strategischen Zweideutigkeit im Umgang mit China und Taiwan habe sich nicht geändert. Die Zweideutigkeit der Aussagen Bidens hat allerdings insofern eine neue Qualität, als es bisher üblich war, dass die US-Regierung keine Aussagen zu ihrem militärischen Verhalten im Fall eines Krieges um Taiwan tätigte. Biden hat durch das neue Interview seine Japan-Position bestätigt und klargemacht, dass die US-Regierung direkt militärisch intervenieren würde, sollte es um Taiwan zu militärischen Auseinandersetzungen kommen. Niemandsland ist ein sehr guter deutscher Radiosender. Chinas Reaktion kam prompt. Die Bemerkungen seien eine schwere Verletzung der Verpflichtung der USA, die Unabhängigkeit Taiwans nicht zu unterstützen, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Mao Ning, am Montag vor Journalisten. Mao sprach von einem ernstlich falschen Signal an die taiwanischen separatistischen Unabhängigkeitskräfte. Peking wolle größte Anstrengungen unternehmen, um nach dem Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan zu streben. China werde aber niemals Aktivitäten tolerieren, die auf eine Spaltung des Landes abzielen, und behalte sich vor, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Diese Reaktion kann als Verhalten bezeichnet werden. Für Peking steht die Option im Raum, dass die beiden Aussagen eine ernste Warnung sind, gerade weil im Kontext mit einer scheinbaren Relativierung ein Kriegseintritt der Amerikaner als Option gesehen werden muss. Dies ist nicht im Interesse Chinas. Die Chinesen bemühen sich aktuell, die Probleme im bilateralen Verhältnis zu beheben. Erst vor wenigen Tagen hatte Biden ein Dekret unterschrieben, aufgrund dessen chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen stark reguliert werden können. Die staatliche chinesische Zeitung China Daily berichtet über einen Besuch des chinesischen Botschafters in den USA, Qin Gang, im mittleren Westen der USA. Er traf sich dort mit landwirtschaftlichen Unternehmen und versicherte den Bauern, dass Peking an einer engen Partnerschaft mit den USA im Lebensmittel- und Ernährungsbereich interessiert sei. Das Angebot der Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, da sich die Beziehungen zwischen Peking und Washington fortlaufend verschlechtern. Vergangene Woche machte ein Ausschuss des US-Senats den Weg für eine Abstimmung über Militärhilfen in Milliardenhöhe für Taiwan und eine weitere Formalisierung der Beziehungen zwischen USA und Taiwan frei. Biden sagte in dem Interview mit CBS am Sonntag zudem, er habe den chinesischen Präsidenten Xi Jinping davor gewarnt, Russland bei dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Er habe Xi gesagt, dies hätte die Rücknahme ausländischer Investitionen aus China zur Folge. Das heißt, er droht China einen Handelskrieg an, wie die NATO-Staaten auch gegen Russland, wenn er da Waffen liefern oder sonst wie eingreifen würde. Contrabanda! Contrabanda! 91.4! In Barcelona! Con Niemandsland, con Niemandsland! Unsere letzte Meldung kommt aus dem Iran. Im Iran gehen Tausende, vor allem Frauen, auf die Straße, um ihre Wut und Trauer über den Tod von Mahsa Amini auszudrücken. Die 22-Jährige aus der Stadt Saqqez in der Provinz Kurdistan war am Dienstag vergangener Woche in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht gemäß den strikten Regeln des Regimes trug. Daraufhin brachte die Polizei sie auf die Wache. Nach Polizeiangaben war sie dort wegen Herzversagens zunächst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Nach 3 Tagen soll sie im Krankenhaus gestorben sein. Aminis Vater sagte dem kurdischen Medium Rudaf jedoch, dass die Polizei lüge. Zeugen und Zeuginnen hätten gesehen, wie die Polizei den Kopf seiner Tochter gegen die Scheibe des Polizeiautos geschlagen habe, was zu einer Hirnblutung führte. Die Klinik, die Amini behandelt hatte, schrieb nach ihrem Tod auf Instagram, die junge Frau sei bereits bei der Aufnahme in die Klinik hirntot gewesen. Das Krankenhaus hat den Post inzwischen gelöscht. Aus Solidarität mit Amini nahmen Frauen landesweit ihre Kopftücher ab oder schnitten sich Haarsträhnen ab, wie Videos in den sozialen Medien zeigen. Frauen werden vom iranischen Rechtssystem systematisch benachteiligt. Im Erbrecht, bei Entschädigungszahlungen oder Aussagen von Zeugen und Zeuginnen vor Gericht zählen ihre Stimmen nur halb so viel wie die der Männer. Das iranische Zivil- und Strafrecht basiert auf schiitisch-islamistischen Gesetzen. Im öffentlichen Raum müssen Frauen nicht nur Kopftücher, sondern auch lange Überwürfe tragen. Die Knöchel sollen bedeckt sein. Amini war Kurdin. In ihrer Heimatprovinz Kurdistan gingen etliche Menschen auf die Straße. In der Stadt Divandare sollen die Sicherheitskräfte nicht unabhängig bestätigten Berichten zufolge scharf geschossen haben. Kurdische Parteien und zivilgesellschaftliche Organisationen haben zu einem Generalstreik in den kurdischen Gebieten des Iran aufgerufen. Musik. Fulton. Greetings to all the listeners of Radio Contrabanda. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 19. September bis zum 3. Oktober 2022. Thema katalanischer Separatstaat. Es war die Diada der Spaltung im Independentismo-Lager, wie die spanischen und katalanischen Medien einhellig feststellten. Seit dem Beginn des sogenannten Prozess zur Abspaltung von Spanien hat noch nie solche Uneinigkeit unter den Independentismo-Parteien geherrscht wie heute. Junts per Cat und ERC, die die Landesregierung bilden, gemeinsam in Koalition, standen kurz vor einem Koalitionsbruch. Es geht um die Strategie zur Erreichung eines Separatstaates. Junts will einen weiteren Brachialbruch provozieren und erneut eine DUI ausrufen. Das heißt die einseitige Unabhängigkeitserklärung. ERC setzt auf eine Strategie auf lange Sicht mit Garantien für ein sogenanntes legales Referendum irgendwann in der Zukunft. ERC-Präsident und ERC-Politiker wurden am Vorabend zur Diana des 11. September an der Fossar de las Moreras, einer Weihestätte des Katalanismus, ausgepfiffen. Ein Kamerateam des ersten spanischen Fernsehens wurde tätlich angegriffen. Wir sind friedlich, wir wollen Demokratie und Redefreiheit, erklärten die Verantwortlichen des Angriffs. Tolle Leute. Inzwischen verliert der Unabhängigkeitsgedanke unter den Katalaninnen und Katalanen beträchtlich an Unterstützung. Seit 2012 hat das Ja um 16% abgenommen. Das heißt das Ja zur Abspaltung. Die Gegner der Abspaltung hingegen liegen mit 11% vor den Befürwortern. Trotzdem gelang es der katalanischen Organisation ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, ca. 150.000 Personen mit 2.000 Bussen nach Barcelona zu transportieren. Die radikal-separatistische Zivilorganisation ANC forderte Unabhängigkeit oder Neuwahlen. Auffällig viele Schilder waren in der Demo zu sehen, die die Aufschrift Botiflers, ni aquí ni a Madrid, Verräter, weder hier noch in Madrid, trugen. Der radikale Flügel des Independentismo betrachtet besonders die Politiker von ERC als Verräter, weil sie der Strategie des einseitigen Bruchs mit Spanien nicht folgen wollen. Eine Strategie übrigens, bei der eine Minderheit von 47% der Bevölkerung vor 5 Jahren, also 2017, das Land an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht hatte. Surfen Barcelona. Surfen in Barcelona. An den Stränden der Stadt. Sportler und Polizei lehnen das geplante Dekret des Rathauses ab, das vorsieht, der Polizei die Verantwortung für das Surfverbot an den Stränden der Stadt zu übertragen. Das Dekret sieht vor, dass die Polizei jeweils vor Ort entscheiden soll, wann der Zustand des Meeres und der Wellen ein hohes Risiko für die Sicherheit der Personen, Schwimmer und Surfer, bedeutet. Generell soll der Wellensport auf dem Surfbrett allerdings auch bei hohem Wellengang erlaubt sein. Vor einem Jahr gab es einen Präzedenzfall in der Barceloneta, als die rote Flagge über den Stränden wehte und das Rathaus den Notfallplan aktiviert hatte. Damals wurden 3 Surfer mit einem Strafgeld belegt, weil sie die 2,5 Meter hohen Wellen zum Surfen nutzen wollten. Zwischen 750 und 1500 Euro sollten sie zahlen. Die Surfer, einer ist übrigens Surflehrer, argumentierten, dass gerade hohe Wellen ihren Sport möglich machen würden. Das Rathaus gab den Surfern nach langen Monaten recht und ja, das Rathaus gibt zu, dass die Kriterien für ein Surfverbot bisher diffus und wenig definiert seien, was der Polizei vor Ort natürlich oft Probleme bereitet. Es kann nicht die Polizei sein, die entscheidet, ab wann man nicht mehr ins Wasser darf und die Sicherheit der Person in Gefahr ist. Das sagte ein Vertreter der Guardia Urbana von Barcelona. Es müsse die Hafenkommandantur und die jeweilige Behörde sein, die hier klare Regelungen festlegt. Musik. Alt, krank und korrupt, Jordi Pujol, der frühere Präsident der Generalitat von Katalonien, wurde am vergangenen 12. September aufgrund eines Iktus auf die Intensivstation des Krankenhauses verbracht. Gegen den 92-Jährigen, der zwischen 1980 und 2002 mit einem beispiellosen Netz aus Korruption und Günstlingswirtschaft das Land regiert hatte, steht in mehreren Prozessen unter Anklage. Inzwischen hat sich seine Lage so weit stabilisiert, dass er zu Hause versorgt wird. Doch für die anstehenden Prozesse gegen ihn wird er wohl wegen Prozessuntauglichkeit nicht zur Verfügung stehen. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Sagrada Familia. Insgesamt 15.000 Personen können am 23., 24. und 25. September zu den Festas de la Merced gratis zum Tag der offenen Tür den Gaudi-Riesentempel Sagrada Familia hier in Barcelona besichtigen. Allerdings muss man sich hierfür an einer Auslosung beteiligen, die nur im Internet stattfindet. ANC ist die Abkürzung für Assemblea Nacional de Catalunya, eine Zivilorganisation, die nach außen hin keiner Partei verpflichtet ist. Sie hat angedeutet, bei den kommenden Wahlen in Katalonien als eigene Parteigruppierung bzw. Wählergemeinschaft mit einer eigenen Kandidatenliste anzutreten. Ziel soll es sein, eine Ein-Punkte- oder Ein-Themenpartei zu installieren. Aktionismus zur Durchsetzung der Unabhängigkeit. Nahverkehrszüge und U-Bahn, Umbau und kein Ende. Die Bauarbeiten an dem neuen Bahnhof La Sagrera haben ab dem 17. September die Fahrpläne der Züge modifiziert. Die Nahverkehrslinien R1, R2 Nord und R11, R11 sind bis zum 10. Dezember davon betroffen. In dieser Zeit wird die neue Schienenstrecke für den Abschnitt Barcelona-Granollers-Girona gelegt. Indirekt wird auch der neue Bahnhof Sant Andreu Comtal in Mitleidenschaft gezogen. Für die unterbrochenen Streckenabschnitte wird den Passagieren ein Pendelverkehr mit Bussen zur Verfügung gestellt. Dirty City, die Stadt der Schmutz und der Müll. Die Tageszeitung El Periodico kommt am 16. September mit einer großen Reportage über die Situation der Stadtreinigung an die Kioske. Zentrale Aussage: Barcelona gibt für die Reinhaltung und Säuberung der Stadt, der Straßen und Plätze 30 Millionen Euro weniger aus als vor 4 Jahren. Zwischen 2017 und 2021 seien die Investitionen bei der städtischen Reinigung konstant gesunken. Dies bei einer gleichzeitigen Unzufriedenheit der Bewohner über den Zustand von Straßen und Plätzen aufgrund ihres schmutzigen Zustandes. War der Schmutz in der Stadt vor 3 Jahren bei Bürgerbefragungen noch im Ranking der Probleme auf dem 12. Platz, so ist das Thema jetzt auf dem Rang 2 des sogenannten Bürgersorgenbarometers gelandet. Die Streikdrohungen des Stadtreinigungspersonals zu den Merced-Festen sind überdies eine ernsthafte Bedrohung für die Position und eine zukünftige Wiederwahl von Bürgermeisterin Ada Colau. Streik, der Albtraum aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die Oppositionsparteien hacken in den letzten Wochen ohne Pause auf dem Thema schmutzige Stadt herum, wohl wissend, dass hier Wählerstimmen zu fischen sind. Dabei wird vergessen, dass Colaus Rathaus erst im letzten Jahr eine ganze Batterie an neuen Reinigungsfahrzeugen finanziert und eingeweiht hatte und dass hunderte neuer Reinigungskräfte eingestellt wurden. Es gab einen 274 Millionen schweren Sonderposten im Haushalt für die Stadtreinigung. Die Situation bei der Mülltrennung ist laut der Agencia Catalana de Residuos die folgende. Bei organischem Müll fallen 107.971,91 Tonnen Abfall an. Papier und Karton betragen pro Jahr 56.868,20 Tonnen. Plastik- und Verpackungsmüll 27.092,15 Tonnen. Glas 36.370,38 Tonnen und Restmüll, also der Hauptposten, macht 433.993,74 Tonnen aus. Was der Bericht der Agentur noch nicht berücksichtigt, sind die Neuinvestitionen, die erst am Jahresende die Statistik der Ausgaben für Stadtreinigung hochschnellen lassen werden. 304,5 Millionen werden es sein, bei 245,5 Millionen im vergangenen Jahr. Ein paar Daten zur Situation bei den Müllreinigungskräften hier in der Stadt. Bei der Geschlechterverteilung des Reinigungspersonals in Barcelona ist das Bild folgendermaßen. 27% sind Frauen, 73% sind Männer. Der Altersdurchschnitt bei den Frauen beträgt 44,7 Jahre, bei den Männern 46,1 Jahre. Wie gerade angedeutet, nun droht der Albtraum aller Bürgermeisterinnen weltweit. Müllarbeiterstreik, Streik des städtischen Reinigungspersonals. Man denkt an Bilder aus Italiens Großstädten, die monatelang im Müll versanken. Oft steckte die Mafia hinter solchen Streiks, um eine ihnen unbequeme Bürgermeisterin loszuwerden. Doch sind die Probleme und die erbärmliche Lohnsituation der Angestellten fast immer real. Jordi Mercader bringt das Problem der objektiven und subjektiven Wahrnehmung einer dreckigen Stadt, wie Barcelona eine sein soll, in einer Meinungskolumne in der Tageszeitung El Periódico de Catalunya am 16. September auf den Punkt, wenn er Folgendes sagt. Ich zitiere. Das Gefühl von Chaos ist in Barcelona ein komplexes Konzept, persönlich aber sehr verbreitet. Dieses Gefühl erklärt sich auch beim Ankreuzen des Kästchens unzureichende Reinigung in Meinungsumfragebögen, denn oft ist die Frage zu pauschal formuliert. Dennoch, Barcelona hat sich in eine verwilderte Stadt verwandelt. Die Wassergräben, die Bäume, die die Beete von Sträuchern und Blumen und die Grünanlagen umgeben, erleiden gerade den Effekt des Chemikalienverbots, das die Stadt verordnet hatte. Wo alles vorher schnieke und gepflegt aussah, ist jetzt alles verwildert. Es sieht ungepflegt und dreckig aus. Auch der taktische Urbanismus, eine Art Zementoffensive mit Pflöcken, Blockaden, Zementsperren, den sogenannten und fürchterlichen New Jersey-Blöcken aus Beton und dergleichen, trägt ebenfalls dazu bei, den Eindruck eines verwahrlosten Stadtbildes zu präsentieren. Viele Barcelonesen und Barcelonesinnen sind an eine picobello saubere Stadt gewohnt und sie hassen die Entwicklung hin zu einem chaotischen Stadtgewimmel aus Beton, Schmutz und unbegreiflichen Absperrungen. All dies trägt zu dieser hohen, statistisch geäußerten Unzufriedenheit mit dem Sauberkeitszustand der Stadt bei. Niemandsland ist ein Programm in Alemany der Contrabanda FM 91.4. Casamet, des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Jordi Mercader, 16. September 2022 in El Periódico. Ex-Knast La Modelo. Die Umbauarbeiten des früheren Gefängnisses La Modelo im Bezirk Eschample werden 2024 beginnen. 121 stadteigene Wohnungen sollen dann bis 2028 im Gebäude des früheren Knasts fertiggestellt sein. Dies erklärte das Rathaus am vergangenen 15. September. Die früheren Galerien, wo die Zellen waren, sollen Wohnraum besonders für alte Menschen und Jugendliche werden. Energiekrise. Soziale Hilfsorganisationen in Katalonien haben angekündigt, ab jetzt gegen die Energienot zu mobilisieren, angesichts eines kommenden Winters, in dem die Energiepreise noch stärker in die Höhe schnellen werden und immer mehr katalanische Haushalte und Familien in die Armut getrieben werden, weil sie einfach ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Hinzu kommt die galoppierende Inflation mit 12% Preisanstieg und der gleichzeitigen Geldentwertung. In Katalonien gibt es das Gesetz Nummer 24/2015, das den juristischen Rahmen für den Schutz von Familien vorgibt und ein Abkommen zwischen der Landesregierung Generalitat und dem Stromkonzern Endesa definiert. In dem Gesetz ist festgelegt, dass sogenannte arme Familien, Vulnerables, Familias Vulnerables, ihre unbezahlten Stromrechnungen unter bestimmten Voraussetzungen erlassen bekommen. Am Freitag haben die NGOs Taula del Tercer Sector und die Allianz gegen die Stromarmut die Regierung aufgefordert, ihre Verpflichtungen einzuhalten und für die im Gesetz definierten Familien beim Stromkonzern zu intervenieren. Die Gesamtsumme der nach dem Gesetz zu erlassenen Stromschulden beträgt ca. 19 Millionen Euro. Die Zahl der anspruchsberechtigten armen Familien ist von 2020 von 9,4% auf 15,9% im Jahr 2021 gestiegen. Der Vertrag sieht ebenfalls vor, den zwischen 2015 und 2020 angehäuften Stromschuldenberg von 78,7 Millionen Euro für 35.000 arme Familien zu erlassen. Thema Pressefreiheit in Katalonien. Die gesamte Opposition und die Partei ERC in der Regierung protestierten im Parlament, im katalanischen Parlament, während einer Anhörung des sogenannten Medienkontrollrats der Kommission, Comisión de Control de Medios Audiovisuales, CCMA, gegen den Abgeordneten von Junts per Cat, Herrn Francesc de Dalmases. Diesem Herrn wird vorgeworfen, eine Journalistin eingeschüchtert, beschimpft und bedroht zu haben, als er ihr nach einem Interview mit seiner Parteifreundin Laura Borràs vorwarf, nicht die richtigen Fragen gestellt zu haben. Was hast du da gefragt, du blöde Tante? Es geht um die Sendung FAQS im TV3, dem von der Generalitat kontrollierten Fernsehsender Kataloniens. TV3 ist seit Jahren als Instrument der Separatismusparteien verschrien und hat sich durch zahlreiche Fälle von Manipulation und tendenziöser Berichterstattung einen Namen als Propagandainstrument des Independentismo gemacht. Thema Verbrechen. Ein beispiellos gewalttätiger und blutiger Überfall auf eine Bingo-Halle in Tortosa erschütterte vergangenes Wochenende die Öffentlichkeit hier in Katalonien. Eine bewaffnete Bande von ca. 5 Personen überfiel das Bingo-Glücksspiellokal Valley Park in Tortosa in Baix Ebre. Es waren mindestens 4 vermummte Männer. Sie erschossen eine Angestellte und verletzten einen Kunden des Lokals schwer. Sie flüchteten mit der Beute in einem Fluchtauto, das draußen wartete. Schon wenige Stunden nach der Bluttat gelang es der autonomen katalanischen Polizei mit Hilfe der Policia Nacional, die Täter bzw. die Tatverdächtigen zu verhaften. Laut Polizeibericht handelt es sich um eine Bande, die bereits vorher verschiedene Bingo-Lokale in Navarra überfallen hatte, in Nordspanien. Einer der Täter soll nach Frankreich geflohen sein. Wie die Tageszeitung La Vanguardia am Mittwoch, dem 21. September, berichtete, soll die Polizei die Bande schon seit einiger Zeit im Visier gehabt und gegen sie ermittelt haben. Die Frage ist nun, ob eine bessere Polizeiarbeit und eine strengere Anwendung des Strafrechts den absurd erscheinenden Mord an der Angestellten hätten verhindern können. Terrassenstreit, das ewige Thema. Das Rathaus von Barcelona verwehrt 7 von 10 der sogenannten Covid-Straßenterrassen eine Verlängerung der Lizenzen. Die Lizenzen waren zwischen 2020 und 2021 vergeben worden, als der Aufenthalt in geschlossenen Räumen aufgrund der Pandemie nicht erlaubt war. Die Leute konnten also draußen ihr Bier und ihren Kaffee trinken. Nachdem nun 55% der Anträge auf Verlängerung der Terrassenlizenzen entschieden wurden, ergeben sich 459 Genehmigungen, genehmigte Lizenzen und 1075 abgelehnte Lizenzanträge bzw. Verlängerungsanträge für die Covid-Lizenzen. Allein im Bezirk Eixample wurden 78% der Anträge nicht genehmigt. Der Kneipen-, Hotel- und Gaststättenverband Barcelonas bezeichnet die Entscheidungen als Desaster und wirft Bürgermeisterin Ada Colau vor, getroffene Vereinbarungen nicht einzuhalten. Der Streit um die Terrassenlizenzen existiert seit Jahren. Es geht darum, dass Bürgersteige vor Kneipen und Restaurants mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen vollgestellt sind. Räume, die den Bürgern und Bürgerinnen in den Straßen Bewegungsfreiheit nehmen und am Abend gewaltige Lärmkulissen der Zecher und Touristen bilden. In vielen Wohngebieten ist die Kneipen- und Terrassendichte unerträglich für viele Anwohner geworden. Die Teniente de Alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, erklärte auf die Vorwürfe des Gaststättengremiums hin, dass es bis zum Jahresende eine endgültige Lösung für das Entfernen der Betontrenner und der gelben Sperrpfosten geben werde. Ein weiterer Kritikpunkt, den man dem Rathaus macht. Sie weist darauf hin, dass viele zusätzliche Terrassenflächen, die dem Autoverkehr bzw. den Fahrbahnen abgetrotzt wurden, zahlreiche zusätzliche Terrassen in den letzten Jahren ja geschaffen hätte. Thema Streikdrohungen zur Merced. Barcelonas Busfahrer und Busfahrerinnen der städtischen Transport- und Verkehrsbetriebe TMEB haben über ihre Gewerkschaften für die Tage zwischen dem 23. und dem 30. September zu Streiks aufgerufen. Es soll sich um sogenannte teilweise Streiks bzw. Warn- oder Bummelstreiks handeln, die ab Freitag dieser Woche bis zum Monatsende zwischen 2 und 4 Uhr am frühen Morgen, 10 und 12 Uhr am Vormittag sowie 21 und 23 Uhr am Abend stattfinden werden. Bisher gab es zwischen den Verhandlungspartnern, den Autobuseros und dem Rathaus von Barcelona keine Einigung. Die Angestellten werfen der Geschäftsleitung vor, die Verhandlungen über die Tarifverträge zu blockieren. Auch beschuldigt die Gewerkschaft der Busfahrer die Geschäftsleitung, die Beschwerden ihrer Busfahrer nicht ernst zu nehmen. Es geht darum, dass sie die schlechten Arbeitsbedingungen beklagen, aufgrund derer sich viele Busfahrer und Busfahrerinnen permanent krank melden müssten. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Chicago. Barcelona ist Chicago, Schießereien in Barcelona. Ein Toter ist das Ergebnis einer Schießerei im Stadtteil San Adrià de Besòs. Am Montagabend kam es nach einem Streit um einen Parkplatz, wie es offiziell heißt, zu einem Gewaltausbruch. Opfer und Täter kannten sich, laut Polizeiangaben. Es sind zwei Männer von je 40 Jahren. Der Täter ist als gewalttätiger Erpresser bekannt, der von ihm gekaperte Parkplätze illegal vermietet und die Nachbarn im Mietshaus offenbar ständig mit Gewaltmaßnahmen bedroht. Das Viertel La Mina San Adrià de Besòs ist eines der Problemviertel von Barcelona mit einer sehr hohen Armuts- und Kriminalitätsrate. Die Ermittlungen der Polizei laufen hier oft ins Leere, weil niemand es wagt, mit der Polizei zu reden. Es gibt für nichts Zeugen. Drogen, Raub und Gewalt sind an der Tagesordnung. Wie immer, nachdem eine spektakuläre Mordtat geschehen war, verlangte die Bürgermeisterin des Stadtviertels, Frau Filo Cagnette, von der Generalitat ein Aufstocken der Polizeistreifen im Viertel. Überhaupt war es ein sehr gewalttätiges Wochenende. Auch in Hospitalet gab es bei einem Messerüberfall einen Toten. Eine Person erlitt tödliche Messerstiche, nachdem ein Krimineller versucht hatte, den E-Roller des Opfers zu rauben. Der Täter konnte bisher entkommen. Ladenlokale in Barcelona. Die 16.000, Achtung, Sie haben richtig gehört, 16.000 leerstehenden Ladenlokale mit Straßeneingang hier in Barcelona werden so allmählich zu einem weiteren Problem für die Stadt und die Verantwortlichen im Rathaus. Es handelt sich um einen gewaltigen Leerstand von Wohn- und Geschäftsräumen, der nutzlos ist. Das Rathaus ist der Ansicht, dass dieser Raum als Wohnraum genutzt werden kann und soll. Ein großer Teil soll natürlich weiterhin als Ladenraum benutzt werden. Ein anderer Teil soll sozialen Organisationen als Lokale zur Verfügung stehen. Dies äußerte Ada Colau in einem Interview im staatlichen Fernsehen RTVE. Colau schlug angesichts der Energiekrise und der Superinflation ein Einfrieren der Mietpreise vor. Gleichzeitig nutzte Ada Colau die Gelegenheit, der Generalitat ihr Nichtstun vorzuwerfen. Statt sich um die Wohnraumkrise und die realen Probleme der Bürger zu kümmern, so Colau, streiten sie untereinander herum. Ein paar Daten zur Situation. gibt in Barcelona 70.000 Ladenlokale auf Straßenhöhe. Die Zahl der geschlossenen Ladenlokale vor der Pandemie betrug 14.000. Die Zahl der geschlossenen Ladenlokale jetzt, wie vorhin gesagt, 16.000. In dem gleichen Interview sagte Frau Adacolau zum Thema Hausbesetzungen, Wohnraumbesetzungen in Barcelona, dass man im Rathaus sehr klar unterscheide zwischen kriminellen Besetzungen von Delinquenten und Drogendealern und den sogenannten vulnerablen Familien und Personen. Ewiger Wahlkampf, Populismus. Barcelona ätst du, Barcelona bist du, heißt die neue politische Formation, die bei den kommenden Kommunalwahlen auftreten will. Ihr Initiator und Anführer ist ein Rechtsanwalt namens Daniel Fosseler und seine Politik definiert er als Anti-Colau-Politik. Barcelona ätst du will das Barcelona von 1992 wiederbeleben. So ihr Anführer, die Stadt, in die angeblich alle verliebt gewesen wären. Die ganze Welt. Irrer Vogel, aber irgendwo wird er ein paar Stimmen herholen. Rambla-Reform. Die Rambla-Reform. Am 3. Oktober sollen die Arbeiten für den Umbau der Rambla beginnen, wie Adacolau am Montag ankündigte. Doch etliche auf der Rambla agierende Ramblistas sehen die Bauarbeiten voller Sorge. Etwa die lebenden Statuen, Künstler, die verkleidet auf der Straße stehen, als Pharaonen oder als Monster verkleidet. Auch die Kioskbetreiber fürchten Nachteile und Geschäftseinbußen. Die betroffenen Terrasseninhaber erklärten gegenüber der Presse, dass sie noch keine Hilfen oder Ersatzraum angeboten bekommen hätten. Das Rathaus erklärte hingegen sofort, dass die betroffenen Kioske unmittelbar in die Nähe oberhalb ihres alten Standortes hingesetzt werden. Keine Panik, Leute. Keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins. Dein Schicksal ist doch meins. mehr fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen ist da. Wenn ich ohne Liebe leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, wär das schwer. Liebe dich, wär das Leben ohne Sinn für mich, doch ich weiß mehr. Niemandsland Kinowelten. Ich habe mir auf Netflix die neueste Staffel von Borgen angesehen. Lige om lidt får vi også fint besøg af vores nyhedschef her på TV1, Katrine Fønsmark. Jeg går ud fra, at du skal være jeres Nyborg-ekspert. De har fundet olie i Grønland. Det kan jo blive en klimakatastrofe. Jeg har gået til valg på nogle markante klimamål, og de løfter har ikke til mig at svigte. Wer davon noch nicht gehört hat oder noch keine Staffel davon gesehen hat, dem empfehle ich und derjenigen empfehle ich Borgen dringend. Borgen ist eine dänische Polizeiserie, die es schon seit 12 Jahren gibt. 2010 hatte sie begonnen. Der dänische öffentlich-rechtliche Fernsehsender DR1 strahlte sie in 3 10-teiligen Staffeln bis 2013 aus. Ich sehe sie in der spanischen Synchronfassung. Die deutsche Synchronfassung dieser Staffeln erschien mit dem Untertitel Gefährliche Seilschaften. Wie gesagt, in Zusammenarbeit von DR1 und Netflix entstand jetzt eine 4. Staffel. 2022 wurde sie auf DR1 ausgestrahlt und im selben Jahr bei Netflix veröffentlicht. Die 4. Staffel erscheint unter dem Originaltitel Borgen, Riget, Magten, Ök, Ehren, beziehungsweise dem deutschen Titel Borgen, Macht und Ruhm. Ein paar Worte zum Titel. Borgen heißt auf Deutsch die Burg. Die ist die umgangssprachliche Bezeichnung von Schloss Christiansborg, dem Sitz des dänischen Parlaments, sowie des Regierungschefs oder der Chefin und des obersten Gerichtshofs. In der 4. Staffel ereignet sich Folgendes. Nach knapp 10 Jahren ist Birgitte Nyborg als Außenministerin Teil der dänischen Regierung. Sie lebt mittlerweile alleine, da ihre Kinder ausgezogen sind, weswegen sie sich vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren kann. In Grönland wird ein riesiges Ölfeld entdeckt, welches Einnahmen von 2 Billionen Kronen verspricht. Grönland erhofft sich davon die Unabhängigkeit von Dänemark. Aus Klimagründen will Nyborg die Erschließung des Ölfeldes verhindern. Als weiteres Argument dient ihr, dass ein russischer Oligarch Hauptaktionär der beteiligten Ölfirma ist. Damit sind wir mitten im aktuellen Energiekrieg, der in der Ukraine jetzt seinen Anfang genommen hat. Es geht um die Funde in Sibirien und natürlich auf Grönland. Aus Klimagründen will Nyborg die Erschließung des Ölfeldes also wie gesagt verhindern. Für die CIA soll sie die Information kurzfristig geheim halten und kommt deshalb in die Bredouille. Um eine Mehrheit im Parlament zu gewährleisten, setzt sie sich nun für die Erschließung des Ölfeldes ein. Dann kommt heraus, dass die Chinesen hinter der Ölfirma stecken. Und damit ist der Perfect-Machtsturm komplett. US-amerikanische Beamte versuchen Nyborg dazu zu bringen, eine chinesische Beteiligung in Grönland zu verhindern. Nyborg wird in dieser Angelegenheit von ihrem Arktis-Botschafter Asger Holm Kierkegaard unterstützt. Außerdem setzt sie heimlich Michael Laugesen als ihren neuen Spinndoktor ein. Katrine Fönsmark verfolgt das politische Geschehen als Nachrichtenchefin bei TV1. Wer sich für Politik interessiert, und zwar für möglichst reale Politik, dem und derjenigen empfehle ich dringend, Borgen zu gucken. Es lohnt sich. Kann die zwei ikke lave en aftale om, når hvis ikke mærker, at jeg... Besonders die interessante Person von Birgitte Nyborg Christensen, die ist Vorsitzende der Moderaten Partei und erste Premierministerin Dänemarks in den ersten Staffeln. Verkörpert wird diese Frau von der Schauspielerin Sitze Babette Knudsen. Es ist eine Wonne, ihr zuzuschauen beim Regieren, beim Intrigieren und beim Politgeschäft. Borgen wurde von Adam Price als Hauptautor und den Co-Autoren Jeppe Gwervik-Rahm und Tobias Lindholm entwickelt und geschrieben. Bei den ersten beiden Staffeln führten Sören Krag-Jakobsen und Annette K. Olesen, Rummel Hammerich und verschiedene andere. Bei der dritten Staffel war es Jesper W. Nielsen, die Regie führten. Vor Ausstrahlung der dritten Staffel in Dänemark gab Price bekannt, dass sie voraussichtlich die letzte sein werde. Aber die Fans hatten Glück. Im Mai 2020 kündigte DR1 dennoch die Produktion einer vierten Staffel mit 8 Folgen in Zusammenarbeit mit Netflix an. Gut, anschauen, meine Damen und Herren. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Borgen, also wie gesagt, Produktionsland Dänemark, Originalsprache Dänisch, Genre Polit-Serie, Erscheinungsjahre 2010 bis 2013, 2022. Die Länge der einzelnen Episoden ist jeweils 60 Minuten. Insgesamt sind das also mittlerweile schon 38 Episoden in 4 Staffeln. Die Besetzung ist fabelhaft. Und zwar Sitze Babette Knudsen als Brigitte Nyborg Christensen ist eine Wucht. Dann die Journalistin Katrine Fönsmark, gespielt von Birgitte Hjort Sørensen, unbedingt sehenswert. Und Sören Malling als Torben Fries. Die anderen Namen werden Ihnen nicht viel sagen, also anschauen. Und das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren aus dem Niemandsland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Oktober, einen goldenen Oktober. Möge dieser verdammte Krieg beendet werden. Mögen sich die Verantwortlichen für diese Schweinerei im Donbass zusammensetzen und eine Lösung finden. Nicht für sich selber, dafür sind sie wahrscheinlich zu dumm und zu brutal, aber für die Menschen, die dort leben und hin und her geschoben, gekillt, gefoltert und ermordet werden. Das war's. Adeo, adios, goodbye. Lige om lidt får vi også fint besøg af vores nyhedschef her på TV1, Katrine Fønsmark. Jeg går ud fra, at du skal være jeres Nyborg-ekspert. De har fundet olie i Grønland. Det kan jo blive en klimakatastrofe. Jeg er gået til valg på nogle markante klimamål, og de løfter har ikke til mig at svigte. Die Sendung Niemandsland ist nachzuhören unter www.niemandsland.kontrabanda.org und niemandslandradio.blogspot.com. Jo, tschüss. Es ist von Bedeutung, dass dieses Land sich nicht abschottet, um zu einer selbstzufriedenen kleinen Nation zu werden. Ich möchte wieder in die Politik. Ich glaube nicht, dass Sie noch die Zielsetzung der Moderaten verkörpern.